aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen. Das rationale Programm der Aufklärung stürzte demnach die großen Erzählungen von Religion, Adel und Aberglaube, führte allerdings auch zu heftigen narrativen Konflikten. Wenn nicht einige wenige Vorbestimmte herrschen sollten, wer dann? Die amerikanische und die französische Revolution präsentierten da neue Narrative. Auf Grundlage der verrückten Idee, dass alle Menschen prinzipiell gleich seien, beseitigten die Revolutionäre des 18. Jahrhunderts die Erbmonarchie zugunsten gewählter Machtvertreter, die dem Volk Rechenschaft schuldeten. In einer von Gott und seinen Stellvertretern gelenkten Welt lässt sich Ungerechtigkeit mit Gottesfürchtigkeit ertragen. Aber wie geht man mit einer Wirklichkeit um, in der kein Gott für die Hierarchien sorgt? Ein neues Märchen, jeder ist seiner Krone Schmied. Die Renaissance labte sich an den griechischen Mythen und Philosophien, die, wie in Kapitel 3 beschrieben, schon einmal das Individuum gefeiert hatten. Die Aufklärung entwickelte diesen Individualismus entscheidend weiter. Nachdem wir die Geschichten aufgegeben hatten, in denen die Götter Schuld an unserem Schicksal haben und wir nicht mehr davon ausgingen, dass unser Platz in der Welt durch Geburt bestimmt werden muss, schienen wir einen pragmatischen Realismus zu verfolgen. Erfolg und Misserfolg als Ergebnis von Fleiß und Talent. So akzeptierten wir zunehmend, dass manche Menschen aufsteigen und andere darben, weil wir dies mit Anstrengung und Leistung begründen konnten. Die neue Herrschaft ging nicht mehr von einem Menschen qua Geburt aus, sondern von einem Menschen, der sich seine Position verdient. Auf diesem Narrativ der Meritokratie, Erfolg durch Arbeit, basiert die gesamte ökonomische und soziale Selbsterzählung der westlichen Leistungsgesellschaften. Sie ist heute vielleicht das wirksamste Märchen für Erwachsene überhaupt. Als der Wirtschaftsjournalist Michael Lewis 2012 vor frischgebackenen Absolventen der Princeton University eine Rede hielt, beschrieb er am Ende seiner Ansprache ein Experiment, das Psychologen an der University of California in Berkeley durchgeführt hatten. Dabei wurden mehrere dreiköpfige Gruppen in Räume gesetzt und mit der Lösung einer ethischen Fragestellung beauftragt. Eine der drei Personen wurde dabei vollkommen zufällig zum Gruppenleiter ernannt, der allerdings keine besondere Verpflichtung oder Funktion hatte, während die drei gemeinsam versuchen mussten, die Aufgabe zu lösen.